Drittes Buch. Wer klüglich Fabeln schreibt, der folgt Aesopus Spur, er bessert durch ein Bild und lehrt durch die Natur, singt von unglaublichen und nie geschehenen Dingen, um, was wir täglich sehen, im Gleichnis vorzubringen. Er greift das Laster an und schont der Torheit nicht, macht diese lächerlich, straft jenes ins Gesicht. Er geht von Stand zu Stand, warnt beiderlei Geschlechte, steigt zu den Fürsten auf und nieder zu dem Knechte. Er lehret Kind und Greis, den Bürger und den Held, schätzt Klugheit kronengleich, die Tugend über Geld. Und manche Wahrheit wird von ihm ans Licht gezogen, die alle längst gewusst und keiner recht erwogen. Die Muse, die ihn führt, hasst Stolz und Niedrigkeit, strotzt nicht von Flittergold und trägt kein Lumpenkleid. Sie flieht der Fürsten Pracht und meidet Frost und Blöße. Sie lärmt und donnert nicht, tritt nicht in Riesengröße, jedoch als Göttin auf und lässt die Toren gehen, die ohne Phöbus Geist sich stolz als Dichter blähen. Und bald von kindischen und eiteln Märchen träumen, bald Meistersängern gleich nur eine Rede reimen. Die Zauberin. O Fotis, lebe wohl, ich sterbe. Mein Schatz ist dieses Zauberbuch. Das ist mein Gut, du bist der Erbe. Du bist es ohne Widerspruch. Nimm es und lies. Die Welt wird zittern, der Abgrund fliehen, der Himmel wittern, sprach Pamphile, die Zauberin, zu ihrer Magd und fuhr dahin. Und Fotis nahm die Zauberschriften und ward dadurch bald fürchterlich. Sie rief die Leichen aus den Grüften, sie trieb die Ströme hinter sich. Durch ihren Spruch versetzt sie Berge, macht Stein aus Volk, aus Riesen Zwerge. Thessalien sang ohne Scheu, dass Fotis eine Göttin sei. Der Ruf erhebt sie zur Sibylle, man glaubt, vor ihr sei nichts versteckt. Der Menschen tun, der Götter Wille, sei vor ihr klar und aufgedeckt. Vom Nil und Ganges, von den Meeren, kömmt Volk der Fotis Spruch zu hören. Der Stuhl, darauf die Weise sprach, gab Delphens Dreifuß wenig nach. Was ganze Völker göttlich nannten, schien einem einzgen Schäfer nichts. Olind, den sieben Herden kannten, hielt es für Blendwerk des Gesichts. Verwegner Schäfer, bleib in Schranken, denn Fotis straft auch die Gedanken, die ihrer Ehre schädlich sind. Schlägst du der Zauberer Zorn in Wind? Umsonst, Olind ist nicht zu zwingen, der Fotis Langmut macht ihn kühn. Er will sie um die Ehre bringen, und es gelingt ihm sein Bemühen. Es sei nun ein getrübt Geschicke, es sei, dass dieses Schäfers Tücke in Fotis Buch vergessen war. Die Kunst ward endlich offenbar. Dort, wo in Tempes Lustgehölzen 12 Bäche sich in gleicher Eil von Pelions Gebirgen wälzen, entdeckt sich einer Höhle Teil. Die Felsen stützten sie wie Mauern. Sie war des Klügsten der Zentauern. Des weisen Chirons Aufenthalt und viele Olympiaden alt. Hier lag und schlief in dunkler Stille die allzu sichre Zauberin. Ihr Buch, das Leibbuch der Sibylle, warf sie unachtsam vor sich hin. Sie schläft, Olind wacht ihr zum Schaden, kömmt im Gesicht der Oreaden, durchsucht der Fotis ödes Haus und holt das Zauberbuch heraus. Es sammeln sich der Hirten Töchter aus Neugier all um den Olind, und dieser zeigt mit Hohngelächter, wie eitel Fotis Künste sind. Man machte mit dem Zauberbuche sofort selbst allerlei Versuche und fand, daß es teils Gaukelei, teils Wirkung der Naturkunst sei. Die Wahrheit besser zu ergründen, wird Fotis endlich selbst besucht. Man siehet sie die Hände winden, man hört, daß sie dem Glücke flucht. Man lacht und sie beschwört die Götter, umsonst zur Tilgung ihrer Spötter. Sie ward der Kinder Zeitvertreib, ein Spott des Volks, ein schwaches Weib. Dies sag ich allen kleinen Geistern, auch ihr sucht durch gelehrten Dunst der Welt die Augen zu verkleistern, als wärt ihr Zauberer in der Kunst. Exzerpta, Lexika, Register, die Konkordanz bei manchem Priester, das ist der Quell des großen Lichts. Nimmt man euch die, so könnt ihr nichts. Die seltsamen Menschen. Ein Mann, der in der Welt sich trefflich umgesehen, kam endlich heim von seiner Reise. Die Freunde liefen scharenweise und grüßten ihren Freund, so pflegt es zu geschehen. Da hieß es allemal, uns freut von ganzer Seele, dich hier zu sehen, und nun erzähle. Was ward da nicht erzählt? Hört, sprach er einst, ihr wisst, wie weit von unserer Stadt zu den Huronen ist. 1100 Meilen hinter ihnen sind Menschen, die mir seltsam schienen. Sie sitzen oft bis in die Nacht beisammen fest auf einer Stelle und denken nicht an Gott noch Hölle. Da wird kein Tisch gedeckt, kein Mund wird nass gemacht. Es könnten um sie her die Donnerkeile blitzen. Zwei her im Kampfe stehen, sollt auch der Himmel schon mit Krachen seinen Einfall drohen, sie blieben ungestöret sitzen. Denn sie sind taub und stumm, doch lässt sich dann und wann ein halb gebrochener Laut aus ihrem Munde hören, der nicht zusammenhängt und wenig sagen kann, ob sie die Augen schon darüber oft verkehren. Man sah mich oft erstaunt zu ihrer Seite stehen, denn wenn dergleichen Ding geschieht, so pflegt man öfters hinzugehen, dass man die Leute sitzen sieht. Glaubt, Brüder, dass mir nie die grässlichen Gebärden aus dem Gemüte kommen werden, die ich an ihnen sah, Verzweiflung, Raserei, boshafte Freud und Angst dabei, die wechselten in den Gesichtern, sie schienen mir, das schwör ich euch, an Wut den Furien, an Ernst den Höllenrichtern, an Angst den Missetätern gleich. Allein, was ist ihr Zweck? So fragten hier die Freunde. Vielleicht besorgen sie die Wohlfahrt der Gemeinde. Ach nein, so suchen sie der weisen Stein, ihr irrt. So wollen sie vielleicht des Zirkels Viereck finden. Nein, so bereuen sie alte Sünden. Das ist es alles nicht. So sind sie gar verwirrt, wenn sie nicht hören, reden, fühlen, noch sehen, was tun sie denn? Sie spielen. Das Krokodil und das Meerpferd. Die Bosheit herrscht auf diesem Runde, in Wassern wie auf trockenem Grunde. Was Berg und Tal und Wald beklagt, das geht im Fluss und Meer nicht besser. Man sieht die Kinder der Gewässer, gedrückt, verfolgt und wohlgeplagt. Es stieg aus den verborgenen Tiefen manch Ungeheuer in die Höhe. Es naht der Erde, Riesen liefen, es wich und es erschrak die See. Die Ufer wissen nebst den Höllen von ihrem Grimme zu erzählen. Des aufgesperrten Rachens Kluft ist so der Fisch als Menschengruft. Zu seinem Ruhm der Welt zur Plage erschuf der Älteste der Tage den ungeheuren Krokodil, des Meeres Furcht, der Erde Schrecken, den feste Panzerschuppen decken, den Wütrich in dem breiten Nil. Einst lag das Untier an dem Strande, des Stroms gestreckt und dörrte sich, den feuchten Ranzen säuberlich, in der Ägypter tiefem Sande. Ein armes Kind, das noch nicht viel von diesem Ungeheuer wusste und sich dem Flusse nähern musste, kam aus Versehen zum Krokodil. Sofort war dieser auf den Beinen und biss ihm das Genick entzwei. Doch glaubt ihr, dass es möglich sei? Der Krokodil fing an zu weinen. Ein Meerpferd, das seit langer Zeit, entfernt von aller Eitelkeit, in seiner Höhle ruhig lebte und sich der Eitelkeit bestrebte, kam gleich dazu und sah mit Lust, wie dieser Mörder sich betrübte. »Ach, dieses hab ich längst gewusst, dass dich der Himmel jetzt noch liebte«, hob dieser Meerapostel an. »Mein Bruder, das ist wohlgetan. Bedaure du nur dein Verbrechen und weine ferner Tag und Nacht, dass du dies Kindlein umgebracht. So wird die Vorsicht es nicht rächen.« »Da wär ich so ein Tor wie du«, schrie ihm der Neubekehrte zu, »erspare künftig deine Lehren. Der Junge macht mich noch nicht satt, weil er kein Fleisch am Kopfe hat. Das ist die Ursach meiner Zehren.« Ihr frommen Seelen, traut des Heuchlers Tränen nicht, denn was er mit dem Munde spricht, das leugnet er in seinem Herzen. Sein Auge weint und die Gedanken scherzen. Der kleine Töffel. In einem großen Dorf, das an die Mulde stieß, starb Grolms, ein Bauersmann, die Witwe freite wieder und kam mit einem Knaben nieder, den man den kleinen Töffel hieß. 6 Sommer sind vorbei, als es im Dorfe brannte. Der Knabe war damals gerade 16 Jahr, da man, wiewohl er schon ein großer Junge war, ihn noch den kleinen Töffel nannte. Nunmehr drosch Töffel auch mit in der Scheune Korn, fuhr selber in das Holz, da trat er einen Dorn, sich in den linken Fuß, man hörte von den Bauern, den kleinen Töffel sehr bedauern. Zuletzt verdross es ihn, und als zur Kirchmesszeit des Schulzen Hadrian, ein Zimmermannsgeselle, ihn kleiner Töffel hieß, hat er die Dreistigkeit und gab ihm eine derbe Schelle. Die Rache kam ihm zwar ein neues Schock zu stehen, denn Schulzens Hadrian ging klagen, und durch das ganze Dorf hört man die Rede gehen, der kleine Töffel hat den Hadrian geschlagen. Oh, das tat Töffeln weh, und er beschloss bei sich, sich in die Fremde zu begeben. »Was«, sprach er, »kann ich nicht ein Jahr woanders leben? Indessen ändert sich's, und man verkennet mich.« Gleich ging er hin und ward ein Reiter. Das höret Nachbars Hans, die Sage gehet weiter. Und man erzählt von Haus zu Haus, der kleine Töffel geht nach Böhmen mit hinaus. Der Töffel will vor Wut ersticken, indessen kriegt der Sachsen Heer Befehl, in Böhmen einzurücken. Nunmehr ist Töffel fort, man spricht von ihm nicht mehr. Die Sachsen dringen ein, gehen bis nach Mähren hinter, und Töffel gehet mit. Es geht ein ganzer Winter, ein halber Sommer hin, man senkt den Weinstock ein, als man den Ruf vernimmt, es sollte Friede sein. Da meint nun unser Held, dass man die Kinderpossen, die ihn vordem so oft verdrossen, vorlängst schon ausgeschwitzt, er wirkt sich Urlaub aus und suchet seines Vaters Haus. Schon hört er das Gebrüll der nahen Bauerkühe, ein altes Mütterchen, das an den Zäunen kroch, er sah ihn ungefähr und schrie, »Je, kleiner Töffel, lebt ihr noch?« Das Vorurteil der Landesleute verändert nicht der Örter weit, tilgt weder Ehre, Zeit noch Glück, reist, geht zur See, kommt alt zurück. Der Eindruck siegt, da hilft kein Sträuben, ihr müsst der kleine Töffel bleiben. Das Diebsgeschlecht. Ein Mitglied von der finstern Bande, die grober Pöbel Diebe nennt, erzählte seiner Braut von seinem hohen Stande, denn, sprach er, es ist Zeit, dass ihr die Freundschaft kennt. Mein Vater, hob er an, ein Meister im Vergiften, schwang sich durch seine Kunst aufs Rad. Mein teurer Großpapa, der lauter Wunder tat, herrscht, seit ich jung ward, in den Lüften. Und meiner Mutter Ruhm ist aller Welt bekannt, man hat an ihrem Todestage auf 20 Klafter Holz verbrannt. Erlaubt mir, sprach die Braut, dass ich euch gleichfalls sage, wer meine lieben Eltern sind. Ich bin nur eines Kaufmanns Kind, er reichte freilich nicht an eures Hauses Helden, zwar hat er, ohne Ruhm zu melden, auf 12 Familien zum Bettelvolk gemacht und noch den Ruhm ins Grab gebracht, dass er ein halbes Land betrogen, sein Vater war ein Advokat, die Pest und Geißel seiner Stadt, der ganze Dörfer ausgesogen, und seine Frau hielt wirtlich Haus und lieh auf Zins und Pfänder aus und ließ vom Taler sich in ihrem ganzen Leben die Woche nur 9 Pfennig geben. Doch dieses muss ich euch gestehen, dass diese Leute nicht an jene Väter reichen, die eures Stammbaums Glanz erhöhen. Nein, an Geburt muss ich euch weichen. Vergebt mir, sprach der Bräutigam, was fehlet eurer Eltern Stamm? Ihr müsstet das Verdienst nicht mit dem Lohn vermengen, sie waren alle wert zu hängen. Der Fuchs und der Adler. Es lebt aus Reinekens Geschlechte ein jung und eitler Abkömmling, der oft mit größerm Glück als Rechte der schnellen Hunde Spur entging. Da lag er nun vor seinem Loche und lachte bei sich der Gefahr, der er noch in vergangener Woche durch einen Sprung entronnen war. Sagt, rief er, Höfe, Wiesen, Ställe, ihr Zeugen meiner Tapferkeit, wer stiehlt wie ich, wer sieht so helle, wer läuft so schnell, wer riecht so weit? Vertieft in solchen Wunderdingen bemerkt er eines Adlers Flug, wie ihn mit ausgestreckten Schwingen das stille Meer der Lüfte trug. O, könnt ich fliegen wie die Vögel, den Neid, erseufzt er, macht ihn stumm. Euch aber, kahl, ihr Bauernflegel, mit Lust gäb ich ein Ohr darum. Jetzt legt ein Schuss den Adler nieder, der Fuchs nimmt es mit Schrecken wahr, zu fliegen wünscht er nimmer wieder. Je höherer Stand, je mehr Gefahr. Don Quixote und Sancho Panza. Versehen mit Harnisch, Helm und Speer kam einst von Montils Gefilde der Held von Mancha mutig her, sein Sancho folgte mit dem Schilde. Welch Abenteuer steht bevor und bringt ihm neue Lorbeerreiser? Ist's eine Windmühl, ist's ein Moor, ein Eseltreiber oder Kaiser? Sie ritten lange hin und her, eh sie ein Abenteuer hatten, doch endlich sah von ungefähr der Ritter seinen eigenen Schatten. Mein Sohn, rief er, hier ist Gefahr, sieh einmal nach der linken Seite. Wie, Sancho, wirst du nicht gewahr, dass neben mir ein Geist hier reite? Er stieg vom Ross, der Schatten auch, er zieht das Schwert, der Geist desgleichen. Er haut und sticht auf Kopf und Bauch, der Geist vergilt ihm Streich mit Streichen. Er balgte sich noch lange Zeit, Bald wich der Geist, bald kam er wieder. Der Abend endigte den Streit. Der Sieger setzt sich müde nieder. Herr, fragte Sancho, ist er tot? So kommt, dass wir den Rumpf begraben? Tor, sprach der Ritter und ward rot. Wer sagt, dass Schatten Leiber haben? Ein Schatten, sagte Sancho, gut. Mit Schatten habt ihr euch geschlagen? Wer eine Torheit wissend tut, was soll man von dem Manne sagen? Das Beil vor Gericht. Vordem erstreckte sich Athens Gerichtsbarkeit, sogar auf unbelebte Dinge. Der Mann Pausanias sagt solches ungescheut. Einst ward ein Beil davor gezogen, das einer Frau an Kopf geflogen. Ein Redner bot sich an, dem Beile beizustehen. Der Herr der Axt war es zufrieden. Der Redner gehet heim, bestiehlt den Demosthen. Schlägt das Gesetze nach, wie Solon es entschieden. Er sitzt, er sinnt, er schwitzt, er schmiert, an einer Rede von 12 Seiten, mit vielen Blumen ausgeziert, die für der Holzart Wohlfahrt streiten. Nun tritt er kühnlich auf, die Richter gähnen schon. Er hält die Rede nun, sie rühret das Gerichte. Der Schweiß tritt allen ins Gesichte. Kurzum, das Beil kömmt los, es fragt sich um den Lohn. Der Redner martert sich, dem Herrn der Axt zu zeigen, wie künstlich er's gemacht, der Richter Sinn zu beugen. Was er an Zeit gebraucht, gut, fiel ihm jener ein. Das ganze Beil soll dein nun sein. Jetzt würde dieses schwerlich gelten, die Sache selbst geschieht nicht selten. Eh ihr was unternehmt, so überlegt dabei, ob's auch der Mühe würdig sei. Der Löwe und der Affe. Der Tiere Großsultan, der Löwe, wollte sich auf langes Bitten seiner Bassen zum Trost der Nachwelt malen lassen. Ein Affe ward geholt, der keinem Dürer wich, den Pinsel nach der Kunst zu führen. Er war ein Maler und Poet und ganz vollkommen im Schattieren. Er malt die raue Majestät in vollem Harnisch auf dem Throne. Zu Füßen lagen Schild und Speer, Kartaunen standen um ihn her und hinter ihm Mars und Bellone. »Wer ist das?« sprach der Großsultan, als er das Bild bekam, der Kaiser aller Tiere. »Wer? Ich? Was geht dies Bild mich an? Ich bin ja nicht von Erz, wo siehst du, dass ich's führe? Erz ist der Heldentracht, war Maler Affens Wort. Wer ist der wilde Kerl?« fuhr drauf der Großherr fort, »der dort die Augen so verkehret. Das ist der Kriegsgott Mars. Wer?« fragt er noch einmal. »Gott Mars. Hab ich doch nie vom Kriegsgott Mars gehöret. Wer ist das dicke Mensch von Stahl? Die Göttin alles Kriegs, Bellona, kurz zu melden. Der Helden Schutz und Führerin. Du bist ein Narr mit deinen Helden, mit deinem Kriegsgott Mars und deiner Kriegerin. Lass, sprach der Großsultan, das Erz herunterschaben. Ich will ein Löwenbildnis haben. Der Autor und der Mandarin. In China war ein Mann, den seine Neigung trieb, durch eine Menge neuer Schriften ein Denkmal seines Ruhms zu stiften. Unsterblichkeit ist jedem lieb. Es führte dieser Mann in allen seinen Werken einen Haufen Schriften an. Der Vorteil war dabei, wie groß sein Büchervorrat sei, gelegentlich mit anzumerken. Des Mannes Ruf erscholl gar bald, ein alter Mandarin, der viel bei Hofe galt, ließ sich ausdrücklich einst verlauten, daß seine Bücher ihn vor andern sehr erbauten. Der Autor hört's, der Fall war schmeichelhaft für ihn, er geht und dankt dem Mandarin und schwört mit knechtischer Gebärde, daß er für solches Lob sein Sklave sterben werde. Nachdem er sich genug bedankt, so fragt er endlich im Vertrauen, wodurch er denn das Glück erlangt, so einen Gönner zu erbauen. »Herr«, sprach der Mandarin, »das muß ich euch erklären. Wenn ich die Schriften seh, die ihr in großer Zahl an Rand gesetzet habt, so denk ich allemal, wie manches Buch kann ich entbehren. Man zweifelt, ob der Schluss dem Autor bündig schien, doch könnte dieser Mandarin gewisser deutschen Schriften schauen, wie würde sich der Mann erbauen. Der Quell der Jugend. Man sagt, dass einst ein Quell entsprang. Wo, will ich sagen, wenn ich's finde? Genug, wer aus dem Brunnen trank, der wurde wiederum zum Kinde. Was kriechen konnte, zog dahin, manch altes Weibchen kam am Stabe, und manch mit Reif bedecktes Kinn erschien daselbst und ward ein Knabe. Die Greise stürmten fast den Ort, sie hatten stets den Quell umringet und ritten, wenn sie sich verjünget, auf Steckenpferden kindisch fort. Viel tausend wurden wieder jung, bis das Verhängnis jemands dachte, in einer Erderschütterung den ganzen Brunnen trocken machte. Der Quell war hin, als man vernahm, dass doch die Kraft des Quells von allen, die ihn besucht, eh er verfallen, auf ihre Leibeserben kam. Zwar sie behielten die Gestalt, die Runzeln blieben an der Stirne, sie wurden kindisch am Gehirne, und ihre Leiber blieben alt. Drum, wenn ein Alter spielt und flucht, verliebt ist oder andre Ränke, der Jugend unternimmt, so denke, sein Ahnherr hat den Quell besucht. Der Koch und der Herr. Es schalt ein Herr bei einem Schmaus auf seinen Koch, dass er das Essen nicht gar genug gekocht, das Salz daran vergessen und kurz nicht recht gemacht. »Ei«, fuhr der Koch heraus, »ihr Gnaden irren sich, ich habe nichts verbrochen. Ich weiß wohl, wie ich kochen soll.« »Nichts weißt du«, schrie der Herr. Der Koch ward endlich toll und sprach, er sollt es besser kochen. Hiermit sprang er als wie ein Pfeil zur Tür hinaus, das war sein Heil. Des Hausherrn Hand war schon zur Antwort ausgestrecket. Seht, sprach der Herr den klugen Schluss, damit ich sagen kann, was gut und übel schmecket, folgt es, dass ich ein Koch sein muß? Der Fuchs und das Eichhorn. In sicherer Höhe gerader Eichen sah Reineke von ungefähr ein braunes Eichhorn hin und her ringfertig durch die Gipfel streichen. »O, mein Herr Vetter«, rief der Dieb, »es ist mir ja von Herzen lieb, dich unverhofft hier zu begrüßen. Ich brenne seit geraumer Zeit vor Sehnsucht und vor Zärtlichkeit, so einen nahen Freund zu küssen.« »Das muß ich wohl mit Dank erkennen«, versetzt das Eichhorn, »dass du mich so heftig liebst. Ich bitte dich, kannst du mir deinen Namen nennen?« »Zu dienen, Eichhorn«, heißet er, »dein Vater tröst ihn Jupiter, und meiner waren echte Brüder, vollbürt'ge Brüder, und wir sind im andern Grad gesippt, mein Kind. O, steige doch geschwind hernieder!« »So sind wir zwei so nahe Vettern«, antwortete das Eichhorn drauf. »So werd ich, nimm's nicht übel auf, nur noch ein wenig höher klettern. Denn meine Mutter lehrte mich, dass unter nahen Vettern sich die Eintracht allzeit stärker nähre, je weiter hier auf dieser Welt, wo mein und dein uns fallen stellt, der eine von dem andern wäre.« Der gute Fuchs ging seine Straße und dachte, daß der Unterricht von seiner alten Muhme nicht auf all und jede Fälle passe. Nur dieses fiel mit alledem dem alten Heuchler unbequem, daß sein Gewissen ihn belehrte, daß unter die, bei denen man die Lehre wirklich brauchen kann, er und sein Vetter auch gehörte. Der Affe und die Uhr. Ein Herr, genötigt auszugehen, vergaß aus großer Eil die Sackuhr an der Wand, wo sie sein zahmer Affe fand und tat, was er gar oft von seinem Herrn gesehen. Er machte sie mit einer Binde sich um den Leib und gleich darauf sah er darnach und sprach, die Uhr geht zu geschwinde. Er zog sie gleich von Neuem auf. Er öffnete das Glas und stellte sie zurücke. Doch in dem andern Augenblicke zog er sie wieder vor. Seht, spricht das kluge Tier, sie will nunmehr zu langsam gehen. Das wäre recht, wie helf ich ihr? Er rückt am kleinen Zifferblättchen, hält sie sodann mit Fleiß ans Ohr. Der ganze Schlag ist falsch, er nimmt sie nochmals vor und künstelt unten an dem Kettchen, stößt in die Räderchen, der Affe rückt und dreht, bis daß das Uhrchen stille steht. Ach, großer Gott, behüt uns nur vor unerfahrner Pfuscher Stricken, die so an unserem Körper rücken, als wie der Aff an dieser Uhr. Die Frösche und der Storch. Das Froschgeschlecht beschloss, ein großes Fest zu feiern und unter sich zugleich ihr Bündnis zu erneuern. Es schlief die sämtliche Natur, als der erwachte Schwarm aus den Morästen fuhr. Das war ein Blöken und ein Quaken, ein solcher Lärmen, ein Geschrei, so grob, so klar, so mancherlei, daß Berg und Tal davor erschraken. Ganz oben auf dem Sumpf saß ein entsetzlich Tier, das schrie so stark als ihrer vier und orgelte recht mit der Kehle. Sein Bauch ward groß und klein als wie ein Blasebalg. Bisweilen stellte sich der abgefeimte Schalk, als ob ihm Geist und Atem fehle. Durch dieses Lärmen ward der Frösche Prätendent, der ihnen wenig Gutes gönnt, der Storch aus seinem Schlaf erwecket, davon er gleich den Grund entdecket. So, sprach er, kann man denn nicht eine Stunde ruhen? Unfehlbar gibt's dort was zu tun, die Störche schlafen angezogen. Er ließ sein warmes Federnest und kam unangemeldet zum Fest, als wie ein Pfeil herzugeflogen. Und ehe sich's ein Frosch versah, so war der Prätendente da und ließ ihr Fleisch sich trefflich schmecken. Drum merke, dass du bei der Lust nicht allzu sicher jauchzen musst, du möchtest deinen Feind erwecken. Der Apfelbaum und der Nelkenstock. Ein großer Apfelbaum, der immer Durst empfand, ward einem Nelkenstock, der ihm zur Seite blühte, gar aus der Weise Gram, weil ihm des Gärtners Hand bisweilen Wasser gab, wenn er vor Hitze glühte. Nein, sprach der Neidhart einst mit Hohn, du bist wohl eines Junkers Sohn, den andere Tag vor Tag aus Pflicht bedienen sollen. Doch gib es mir nur sicher zu, es lässt recht lächerlich, wenn kleine Herren wie du als große Fürsten leben wollen. Ich dächte wohl, mein Stamm, den stets die Sonne senkt, sei zehnmal eher wert, dass er einmal besprengt und aus des Gärtners Krug vor dir getränket werde. O, sprach der Nelkenstock, dich tränkt ja schon die Erde, dich tränkt die feuchte Witterung, die geben dir genug zu deiner Sättigung. Was mir Erquickung gibt, das würde dich verderben. Die viele Feuchtigkeit nützt deiner Wurzel nicht. Genug, wenn sie ihr nicht gebricht, von mehrern würde sie ersterben. So strebt der Neid nach fremder Ehre, die öfters sein Verderben wäre. Die Rehe. Mein Kind, du wagest dich so kühnlich in den Wald, als ob kein Tiger um uns wohne. Ersieht er dich, so bist du kalt, so sagt ein Reh zu seinem Sohne. Wohl, sprach der Rehbock, saget mir, was ist der Tiger für ein Tier? O Sohn, das ist ein Ungeheuer, ein Scheusal von Gestalt, sein blitzend Angesicht verrät den Mörder gleich, sein Rachen raucht vom Blute. Der Bär ist so erschrecklich nicht, und bei dem Löwen ist mir nicht so schlimm zumute. Gut, unterbrach der Sohn, nun kenne ich diesen Herrn. Er ging hinweg, sein Unglücksstern trieb ihn zum Tiger hin, der in dem Grase ruhte. Der Rehbock stutzte zwar, doch er erholte sich und sprach, das ist er nicht, der Tiger raucht vom Blute und ist abscheulich fürchterlich. Hingegen dieses Tier ist schön, geputzt und freundlich, sein Blick zwar feurig, doch nicht feindlich. O solchen Tigern geh ich nach, hob er mit Kühnheit an zu schreien, doch mocht es ihn zu spät gereuen, als ihm das Tigertier drauf das Genicke brach. Man tut gar wohl, dass man der Jugend der Laster Hässlichkeit entdeckt, jedoch man warne sie auch vor dem Schein von Tugend und vor dem süßen Gift, das in den Lastern steckt. Sonst macht der falsche Glanz von diesen, dass sie die Laster oft für Tugenden erkiesen. Der Krieg der Füchse und Wölfe. Füchse stallen nicht mit Wölfen, und sie sind sich, wie es scheint, von Natur so spinnefeind, als ein Gibbelin den Gülfen. Einst gebar ein totes Pferd einen Zwiespalt unter beiden. Güte wollte nichts entscheiden, also griff man nun zum Schwert. Reinicke tat Heldentaten, Reinicke, der Füchse Haupt, schlägt die Feinde, beißt und raubt, bis sie selbst um Frieden baten. Selbst der Feldherr bat für sie, Füchse, sprach er, sollen nie lange mit den Wölfen kriegen. Ein noch dummer Feind wird fliehen, langes Kriegen lehret ihn, widerstehen und endlich siegen. Reinicke ward ausgelacht, und man kriegt noch viele Jahre, Wolf und Füchse ließen Haare, dennoch kam es nicht zur Schlacht. Nebst der Last des schweren Krieges ward die Zeit den Streitern lang, und in Hoffnung eines Sieges wagte man den andern Gang. Mancher Kopf ging hier verloren, mancher Krieger lag gestreckt, und die Wahlstatt war mit Ohren, Schwänzen, Pfoten, Blut bedeckt. Reinicke braucht Löwenstärke, Isegrim stritt wie ein Bär, und der Sieg wankt hin und her. Jeder Teil tat Wunderwerke. Endlich ließ der dicke Wald einen starken Hinterhalt frischer Hammelfresser sehen. Hier verschwand der Füchse Glück, mancher ward ein Raub der Krähen, mancher ließ den Balg zurück, andre flohen mit blut'gen Hälsen in die Höhlen auf die Felsen, Reinicke nach Malepart, wo ihm erst geglaubet ward. Die so über Barbaren siegen, sollen nicht zu lange kriegen. Rom erfuhr das Ding genug, erst durch Schaden wird man klug. Das Pferd und der Esel. Ein sattes Pferd ging von der Krippe und fiel vor Wollust auf die Streu. ein dürrer Esel stand dabei, kein Esel, sondern ein Gerippe. Den redete der Hengst mit diesen Worten an: »Wie es geht, guter Greis, du scheinst mir ziemlich hager. Bist du nicht recht gesund? Macht dich der Gram so mager?« »Ach«, sprach das Müllertier, »der hat es nicht getan. Der Hunger und das viele Tragen, des Treibers Fluchen, Stoßen, Schlagen. Mit einem Wort, mein Freund, die Not ist schuld daran. O käme nur der Tod, das Ende meiner Plagen!« »Ob es dir schon so elend geht«, erwiderte der Gaul, »so sollst du doch nicht klagen. Ein Weiser trägt die Not, die nicht zu ändern steht. Du leidest nicht allein, und kurz, was willst du machen? Das Schicksal tut, was ihm gefällt. Dem wird das Leben süß, und dem wird es vergällt. Das Weinen nützt oft mehr als Lachen.« Da sprach das graue Tier: »Dein Bauch ist voll und satt, und deine Weisheit stammt aus dem gefüllten Magen. Der hat gut predigen und von Verleugnung sagen, der selber keine Sorgen hat.« Der unschuldige Dichter. Ein König stellte sich selbst die Nativität und fand, dass seine Majestät, der einst vom Gähnen sterben sollte, und weil der gute Herr nicht gerne sterben wollte, denn auch die Großen schreckt der Tod, so gab er ein Gesetz, das denen, die um ihn waren, alles Gähnen und alle Schläfrigkeit verbot. Wie wachsam ward der Hof, ein aufgeräumtes Wesen, belebt das Land, beseelt die Stadt. Gebärde, Rede, Gang war munter, niemals matt. Nur rasche Jugend ward zum Hofdienst auserlesen. Ein Dichter, dessen Witz des Königs Huld erwarb, kam an den Hof und las: »O klägliche Geschichte, vor seiner Majestät ein tragisches Gedichte.« Er las, der König gähnt und starb. Man zieht den Dichter ein, er soll den Kopf verlieren, weil er der Königsmörder sei. Und um ihn selbst zu überführen, holt man sein Trauerspiel herbei. Hier, um vor dem Gericht erst den Versuch zu machen, verliest er auf Befehl selbst das fatale Blatt, wobei der Fürst gegähnet hat. Er liest, und alle Richter lachen. »Nein«, sagten sie, »das ist ein lustiges Gedicht.« »Unschuldig«, sprach ihn das Gericht. Die gefangene Drossel. Eine Drossel, die sich fing, als sie nach den Bären ging, ließ die Torheit sich gereuen. Wär ich, sprach sie, wieder frei, wie wollt ich die Leckerei ärger als den Geier scheuen. Eine Jungfer, die sich flink an die jungen Näscher hing, die sie um ihr Kränzchen brachten, schrie in der Gewissenspein: »Möcht ich wieder Jungfer sein, wollt ich keinen Kerl mehr achten.« Die Füchse. Zwei Füchse, Sohn und Vater, schlichen, als kaum die Mitternacht verstrichen, um ein entschlafenes Dorf herum, voll böser Absicht, leis und stumm. Sie nahten eines Hofes Stellen, da hörten sie die Hunde bellen. Die Türen knarren, Hähne krähen. Der alte Fuchs sprach: »Lass uns gehen. Hier wird der Angriff nicht gelingen.« Daher sie sachte weitergingen. Drauf stellt ein anderer Hof sich dar, darinnen alles stille war. Nur hört der Sohn nicht ohne Schaudern viel Gänse miteinander plaudern. Der alte sprach: »Dies schadet nicht. Hier bellt kein Hund, ich seh kein Licht.« Sie brachen ein mit gutem Glücke und aßen sich an Gänsen dicke. Nicht leicht droht Unfall einer Macht, sobald der Pöbel schweigt und die Regierung wacht. Die Nachtigall, der Star und der Stieglitz. Pfui, rief einst eine Nachtigall, aus ihrem Käfig riecht's doch immer um uns und in dem ganzen Zimmer so übel als in einem Stall. Wer mag mit so verdorbenen Düften um uns die reine Luft vergiften? Das macht der Rauch, versetzt der Star, von Kräutern, die man Knaster nennet, und unser Herr fast stündlich brennet, den Dampf davon verschluckt er gar und rühmt, man sollte fast erschrecken, er pfleg ihm wunderschön zu schmecken. Was, rief der Sprosser, träumest du? Er labet sich an diesem Kraute? Wenn er noch Ameiseier kaute und äße klein Gewürm dazu, so möcht er rühmen, was zu haben, das wert ist, Könige zu laben. Vergebt mir, warf der Starmatz ein, er würde, wollt er ja nichts sparen, mit altem Käse besser fahren. Mit altem Käse? Geh, du Schwein! Ich riet ihm lieber Holz zu essen, als so ein ekelhaftes Fressen. Ein kluger Stieglitz pfiff sie aus und sprach, ihr Herrn, ihr irret beide mit eurer schlechten Schnabelweide. Ich weiß wohl einen bessern Schmaus. Er sollte Distelköpfe kosten. Das ist ein Essen für Starosten. Wenn du jedwedem Urteil trauen und dich nach allem richten willt, was diesem schmeckt und jener schilt, so musst du endlich Disteln kauen. Der Uhrensaal. Es trat in den vergangenen Zeiten ein Phönix in der Kunst hervor, ein Mann, vor dessen Seltenheiten der Künstlerwerk den Preis verlor. Ihm lösten sich der Wahrheit Siegel, sein Witz zerbrach des Irrtums Riegel und drang auf der entdeckten Spur zum Heiligtume der Natur. Ein Saal, den Marmorbögen banden, war es, wo dieses Meisters Hand durch Uhren, die nie stille standen, ein neues Wunderwerk erfand. Ihr Lauf beschrieb verschiedene Kreise, und keine wich aus ihrem Gleise, obschon das Uhrwerk, das sie trieb, den Augen ein Geheimnis blieb. Da alle hellen Kugeln glichen, so war ihr Glanz doch mancherlei, die, der an Schönheit kleine wichen, kam größern an der Pracht nicht bei. Die Klügsten mussten es bekennen und jede was Vollkommnes nennen, nur merkte man mit Achtsamkeit die Stufen der Vollkommenheit. Dies Kunsthaus widerstand den Jahren, es priesen alle, die gereist, und alle, die im Lande waren, den unnachahmlich großen Geist. An allen diesen Wunderuhren sah niemand einer Änderung Spuren, und jede lief an ihrem Ort in der gekrümmten Bahne fort. Doch wird des Künstlers scharfes Auge zuletzt an einer Uhr gewahr, dass sie im Grunde nichts mehr tauge, und sein Entschluss ist sonderbar. Er scheinet wegen einer schlimmen nun über alle zu ergrimmen, verderbt sie selbst und ziert sein Haus mit lauter neuen Uhren aus. Viel sind, die diesem widersprechen, sollt er den Fehler einer Uhr an den vollkommenen Werken rächen? Er ist von edlerer Natur, will er den Uhrensaal behalten, warum verheert er denn die Alten, die so vollkommen, so geschwind, so wunderbar, so herrlich sind? Nein, sagten sie, das ist erdichtet, der Augenschein hat euch betört, da er das böse Werk vernichtet, als sei der Urbau selbst zerstört. Doch kaum sank die Verworfene nieder, so zeigten sich die andern wieder und wurden, da der Fall geschehen, für neue fälschlich angesehen. Wer hat nun recht von beiden Teilen? Entscheidet, Menschen, diesen Streit. Ihr müsst euch hier nicht übereilen, wenn ihr vielleicht der Meinung seid, dass Gott bei dem Gericht der Erde das Weltall selbst vernichten werde, weil der so oft genannte Mann der große Künstler Gott sein kann. Die zwei Hähne. Zwei Hähne hoben an zu kriegen und schimpften sich ganz ungesund. Der eine schrie: Heraus, du Hund! Ich oder du musst tot hier liegen. Sie rücken aufeinander los, den Zweikampf mutig anzuheben. Wer gibt, wer kriegt den ersten Stoß? Wer unter beiden lässt das Leben? Kopf gegen Kopf, Hahn gegen Hahn, sieht man in kurzem Lager stehen. Sie sehen sich ein Halbstündchen an, als sie still auseinandergehen. Sie blieben ehrlich nach wie vor. Die kurze Torheit ist die beste. Wer Zweikampf sucht, der ist ein Tor, und wer sich schlägt, der ist der Größte.